Wieso, du machst dein Material, ne? Wir sind alle fast geliefert. Das stimmt, das Steuer ist auch verletzt. Was ist das? Das ist das Bett. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Was die Kosten, wenn sie sagen, es ist zu teuer. Und wenn jemand da reinkickt und dann.